Ein Streifzug durch die europäische Pop- und Rockszene heute im DLF Soundcheck. Der zweite Teil begann mit Soul Sister aus Belgien und diese Gruppe ist auch außerhalb ihres Landes einigermaßen bekannt geworden. Und warum wohl? Ganz einfach, weil sie in Englisch singen und ihre Musik wirklich nicht als belgisch definierbar ist, sondern so gesichtslos klingt, als könne ihr Ursprung überall liegen. Auf diesem Gebiet des international verpackten Allerweltspop sind ja bekanntlich auch die Holländer große Meister. Hier ist eine kleine Auswahl, wobei ich in dem folgenden Fünfer-Set mit Pili Pili und der Urban Dance Squad auch ein paar kreative Sachen untergeschoben habe. Es beginnt mit der Saxophonistin Candy Dolfer und danach folgen dann die Nits. We'll be right back. your body in positions like so-so. Some do it all, some are so-so, and some of y'all are stiff like so-so. But if you still can't catch it, it's a takeout order. Boogie on the way home with sacks of so-so. Thank you.

gates of the big room, we try to survive. Through the gates of the big room, we joke and jive. Through the gates of the big room, we try to survive. Through the gates. Trilly-dee-dee, trilly-dee-dee, trilly-dee-dee. sun in the morning. Beep so for the hills and kisses the roses round my windowsill. And my heart filled with gladness when I hear the trill of the birds in the treetop. Aus dem Angebot Hollands, das auf den EG-Musikmarkt drängt, waren das nach Candy Dulfa und Dan Nix noch Pili Pili, die Urban Dance Squad und zum Schluss das Roots Syndicate. Bevor wir uns dem europaorientierten Musikangebot von den britischen Inseln zuwenden, hier erst noch ein Abstecher in südliche Gefilde. Fiordaliso und Elio e le Storie Tese aus Italien. Und dann aus Spanien Juan Luis Guerra und die Hereos del Silencio. Aquí, y ahora el deseo. vez espacio, que nadie oiga tus pasos. Mientras tanto, si los nervios no traicionan todo irá bien. Y dejemos los besos para los enamorados y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche sea solo mercancía para mí. Dejo en tus manos lo que hemos acordado. La lluvia de hace un rato, ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento, aunque esta noche sea solo unos billetes para ti. Della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Rama. Però amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa ma dedicatevi al pipero. Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pipero. Pipero. umano più vero. Umano più vero. È un ballo straniero. È un ballo straniero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Se in discoteca balli u pippero, pippero. Se in discoteca balli u pippero, pippero. Molto bene, ora da sole. Molto bene. Pompa, pompa. Dio buono, come pompa il pippero. Pippero. Amicizia con persone che hanno il colore della pelle diverso dal vostro? Bravi! Ora è il momento di cantare a squarciagola! Ramaya, ramaya, ramaya, rara. Pippero è un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è e l'amore c'è. Se guardi me bugiardo, io bulgaro in te, bugiardi noi, sperando che l'amore c'è. Se parlo in te, tu parli in me, e saremo ok. Ehi, coro delle voci bulgare, io posso offrirvi qualcosa di molto meglio di un semplice ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Kardaga. Fly Robin Fly, non mi interessa. Miachina. Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Miachina. Ali Shaffo, niente. Miachina. Disco Inferno. Miachina. Qualcosa di Cerrone. Miachina. Oppure Bon AM. Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin. Miachina. Disco Duck. Miachina. No. Gimme Some. Miachina. Qualcosa degli Oliver Onions. Tipo Sandokan, All The Way. Niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai. Pippero war das da gerade von Elio e le Storie Tese aus Italien. Mit den schönen Samples vom bulgarischen Frauenchor und noch einer Reihe anderer hübscher Samples. Im vorigen Sommer war diese Nummer wochenlang die Nummer 1 in den italienischen Charts, doch keine Chance im übrigen Europa. Halt, wie oben gesagt, wegen der Sprache. Der Rest des Soundchecks in dieser Nacht soll dem Pop und Rock von den britischen Inseln vorbehalten sein, aber nicht dem aus England, weil der ja ohnehin schon zusammen mit dem US-amerikanischen die Weltmärkte seit Anbeginn beherrscht. Ich habe mich stattdessen für eine Auswahl aus Irland entschieden. In den 80ern waren U2 und Sinead O'Connor Irlands führende und tonangebende Rock-Acts. Jetzt in den 90ern ist eine Wachablösung in Sicht mit Gruppen wie den Black 47 und vor allem den Hothouse Flowers. You're dangerous, 'cause you're honest. You're dangerous, you don't know what you want. Where you left my heart empty as a vacant lot. For any spirit to hunt. Sha-la-la, hey, hey, you're an accident waiting to happen. Your piece of glass left there on the beach. Where you tell me things I know you're not supposed to. Just out of reach. Hey, hey. Yes, there are many, many questions. Mit diesem für Sinead O'Connor ungewöhnlich jatzigen Stück geht der DLF-Soundcheck zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich der diesmal leicht angeheiserte Rainer Blome. Check.